Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 47. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Mit der heutigen Sendung haben wir nicht nur abermals eine prachtvolle Primzahl erreicht, die überdies laut Website onlineorakelkostenlos.de in der Kabbala für aufregende Ereignisse stehen soll, sondern auch die ersten 2 Jahre dieser Reihe hinter uns gebracht. Donnerstag, 9. Oktober 2008, wurde die erste Folge mit Sendungsgast Heribert Illig, von dem später noch die Rede sein wird, ausgestrahlt. Da dieses Datum zwischen der heutigen und der nächsten 48. Ausgabe liegt, eine Zahl, die übrigens besonders viele Teilbarkeiten aufweist, laut onlineorakelkostenlos.de allerdings Probleme und Entscheidungen verheißen soll, habe ich mich dem Problem gestellt und entschieden, das anstehende Jubiläum quasi als Bogen aufzufassen und folgerichtig mit einer Doppelausgabe zu begehen. Zu diesem Behufe habe ich einen Gast geladen, der sozusagen mit Sendungsformat übergreifender Expertise aufwarten kann. Werner Rotter betreut im Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek einen Teil des Nachlasses von Egon Friedell und könnte mit seinem Wissen um Hintergründe und Zusammenhänge zweifellos weit mehr als nur 2 Sendungen bestreiten. Die Aufnahmen fanden in den mehr oder minder ehrwürdigen Räumlichkeiten des Literaturarchivs in der Wiener Hofburg statt, denen sich auch die dem feierlichen Anlass durchaus nicht unangemessene Akustik verdankt. Mit Zwischentiteln: Philanthropie der Worte. Es wäre ein großer Irrtum, wenn man glauben wollte, dass es während der französischen Aufklärung bereits einen zielbewussten Kampf gegen die Aristokratie und das Königtum gegeben habe. Das Angriffsobjekt war vielmehr zunächst fast ausschließlich die Kirche. Ein politisch erfahrener und geschulter Kopf hätte allerdings bereits in dieser Form der Opposition die Anzeichen einer allgemeinen Revolution erblicken können. Aber die damaligen französischen Adeligen hatten keinen Begriff vom Leben der Nation und den bewegenden Kräften der Geschichte. Und vor allem hatten sie keinen Begriff vom Geld. Die stärkste Macht der modernen Zivilisation war ihnen unbekannt. In einem Zeitalter, das im Begriff stand, die religiösen und politischen Kämpfe durch ökonomische abzulösen, waren sie auf wirtschaftlichem Gebiet nicht nur unfähig, sondern geradezu ungebildet. Sie wussten nur, dass Geld nötig sei, um es wieder auszugeben. Geld war nötig, das Nötige aber für sie das Selbstverständliche. Geld war für sie wie Luft. Ebenso unerlässlich zum Leben, aber offenbar ebenso leicht zu beschaffen und daher ebenso wertlos. Bis in die letzten Jahrzehnte vor der Revolution herrschte zwischen Regierung und Volk äußerlich das schönste Einvernehmen. Bei der Thronbesteigung Ludwigs des 16. währten die ununterbrochenen Hochrufe auf den König von 6 Uhr morgens bis Sonnenuntergang. Als der Dauphin geboren wurde, umarmten sich fremde Menschen auf offener Straße. Wenn auf der Bühne die Fürstentugenden besprochen waren, applaudierte das Volk. Wenn von Volkstugenden die Rede war, applaudierte der Adel. Es war eine große Komödie der sentimentalen Verbrüderung, der warmen Worte und verschwommenen Gefühle, ohne dass jemand daran gedacht hatte, aus seinen edlen Gesinnungen die geringsten praktischen Konsequenzen zu ziehen. Es war mit einem Wort Philanthropie. Die Bureau d'Esprit. Auch die Aufklärungsbewegung wurde von der französischen Aristokratie nur als eine Art Amateurtheater gesehen, das ihrer Geselligkeit einen neuen, pikanten Inhalt verleihen sollte. Die Gefährlichkeit dieses Spiels bemerkte niemand. Die Bizarrerie war für den Franzosen immer von großem Reiz. Und was konnte paradoxer und origineller sein als ein Kleriker, der an Gott zweifelte, oder ein Edelmann, der sich als Demokrat kostümierte? Die Keimzellen der großen revolutionären Literatur, die man die enzyklopädistische zu nennen pflegt, sind in jenen geistreichen Ensembleen zu suchen, die man anfangs ironisch, später mit Anerkennung als Bureaus d'esprit bezeichnete. Den ersten dieser Salons hatte Madame de Tencin, eine Dame von sehr bewegter Jugend, die sie zur Mutter mehrerer illegitimer Kinder gemacht hatte. Unter diesen befand sich auch D'Alembert, den sie gleich nach seiner Geburt aussetzte. Erst als er berühmt geworden war, suchte sie sich ihm wieder zu nähern, er wies sie aber mit Verachtung zurück und lebte weiter mit seiner Pflegemutter, einer einfachen Frau aus dem Volke, die seiner Kindheit in rührenden Weise ihn betreut hatte. Einer ihrer Geliebten war Law, der ihr zu einem großen Vermögen verhalf, da sie die Mississippi-Aktien noch rechtzeitig vor dem Krach verkaufte. Als sie ihren Salon eröffnete, war sie bereits 45 Jahre alt und ziemlich dick. Sie vertrat jedoch noch nicht die freigeistige Richtung, sondern unterhielt lebhafte Beziehungen mit den Jesuiten und dem Papst Lambertini, von dem wir schon gehört haben. Ihre Nachfolgerinnen waren Madame Geoffrin, eine Dame von liebenswürdigsten und anregendsten geselligen Talenten, und Madame du Deffand, die einen außerordentlichen Verstand mit großem Egoismus vereinigte. Ihre Gesellschafterin war ein armes Fräulein de Lepinasse, die, ohne schön zu sein, einen großen geistigen Reiz auf die Gäste auszuüben verstand. Dieser weckte die Eifersucht ihrer Herrin, die sie eines Tages entließ. Aber nun eröffnete sie in einer bescheidenen Wohnung einen eigenen Jour, und es gelang ihr mit Hilfe D'Alemberts, der zeitlebens für sie eine zärtliche Freundschaft hegte, fast alle Stars zu sich herüberzuziehen. Großes Ansehen genossen auch die Salons der Gönnerin Rousseaus, Madame de Pinay, der Ministersgattin Madame Necker und der berühmten Schauspielerin Guinot. Die Enzyklopädie. Das Monumentalwerk, das den Titel Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers führte, begann im Jahre 1751 zu erscheinen. 1772 belief es sich auf 28 Bände, in denen Fragen der Philosophie und Religion, Literatur und Ästhetik, Politik und Ökonomie, Naturwissenschaft und Technik in alphabetischer Anordnung und an der Hand prachtvoller Kupfer aufs Gründlichste und Anziehendste erörtert waren. Ein Wörterbuch von Natur, die trockenste und toteste aller geistigen Unternehmungen, nicht bloß belehrend und aufklärend, sondern auch unterhaltend, überzeugend und spannend zu gestalten. Diese Kunst haben nur die Franzosen besessen. Der Hauptzweck des Werks war aber noch ein ganz anderer. Es war nichts Geringeres als ein riesiges Arsenal aller subversiven Ideen, die im Laufe der letzten Generationen ans Licht getreten waren. Hierbei befolgten die Verfasser eine sehr geschickte und listige Taktik. In Artikeln, hinter denen man Anstößiges wittern konnte, wie Seele, Willensfreiheit, Unsterblichkeit, Christentum, trugen sie die rechtgläubigen Lehren vor, während sie an ganz anderen Stellen, wo niemand solche Auseinandersetzungen vermutete, die entgegengesetzten Prinzipien mit einer Fülle von Argumenten entwickelten und zugleich durch versteckte Hinweise, die aber der eingeweihte Leser sehr bald verstehen lernte, die Verbindung herstellten. Diderot. Die Seele des ganzen Unternehmens war Denis Diderot, der als Gelehrter Solidität mit Eleganz zu vereinigen wusste und als Schriftsteller eine stupende, farbensprühende Vielseitigkeit entwickelte. Er war ein unübertrefflicher Meister im philosophischen Dialog, daneben Dramatiker, Erzähler, Kunstkritiker, Mathematiker, Nationalökonom, Technolog und vor allem ein edler und aufopferungsvoller, seiner Mission begeistert ergebener Charakter. Seine Weltanschauung, die erhebliche Entwicklungsschwankungen durchmachte, war im Wesentlichen eine Art Monismus, der sich alles aus Materie zusammengesetzt, diese aber beseelt dachte. La Pierre Saint mit seinen beiden Dramen Le Fils Naturel ou Les Épreuves de la Vertu und Le Père de Famille wurde er für Frankreich einer der Hauptvertreter des bürgerlichen Rührstücks, das, wie wir bereits erwähnt haben, aus England stammte und später in Deutschland durch Iffland, Schröder und Kotzebue sein stärkstes Verbreitungsgebiet fand. Es ist unverkennbar, dass der Kultus dieses neuen Genres, für das Diderot auch in programmatischen Schriften eintrat, mehr politischen als ästhetischen Antrieben seine Entstehung verdankte. Man entdeckte oder glaubte zu entdecken, dass im Volk und im Bürgertum mehr Tugend und Tüchtigkeit, Edelmut und Menschlichkeit zu finden sei als bei den Privilegierten. Allein man vergaß, dass dies für den Bühnendichter eine völlig gleichgültige Entdeckung ist. Menschen, die auf den sozialen Höhen wandeln, sind fast immer dramatisch ergiebiger und theatralisch interessanter als Bürger oder gar Bauern aus dem sehr einfachen Grunde, weil sie mehr erleben. Tatsächlich brachte es ja auch die poetische Revolution jener Zeit, die sich von den Königen und großen Herren abwandte, nur zum kalten künstlichen Melodram. Es kann doch wohl kein Zufall sein, dass die Theaterdichtung sich auf den Gipfelpunkten ihrer Entwicklung allemal jenseits der bürgerlichen Sphäre etabliert hat. Die antike Tragödie spielt zwischen Heroen, Königen und Göttern, niemals im Volk, das sie in den Chor verweist. Die Shakespeare'sche Tragödie bewegt sich unter Fürsten und Adeligen, und dasselbe gilt vom Drama der deutschen Klassiker. Selbst von bürgerlichen Trauerspielen wie Cavalli und Liebe oder Emilia Galotti, die in Wirklichkeit Hofdramen sind. Die Domäne des Bürgerlichen ist der Roman und die Komödie. Aristophanes, Molière und der Komiker Shakespeare haben dieses Milieu mit derselben wohlerwogenen Absichtlichkeit aufgesucht, mit der Sophokles, Racine und der Tragiker Shakespeare es flogen. Ibsen, vielleicht das stärkste Komödientalent aller Zeiten, ist zugleich der Schöpfer des großen bürgerlichen Dramas, zu dem sich alle früheren Versuche nur wie unvollkommene Vorstufen verhalten. Seine wenigen Tragödien jedoch, die Kronprätendenten, Kaiser und Galiläer, Frau Inga auf Östrott, handeln von der Königsmaterie, wie der richtige Titel seiner Kronprätendenten lautet. Neben ihm sind die zwei leuchtkräftigsten Theatersterne des 19. Jahrhunderts Richard Wagner und Heinrich von Kleist. Sowohl der eine wie der andere hat nur ein einziges Stück geschrieben, das im bürgerlichen Kreise spielt und das zugleich sein einziges Lustspiel ist. Kleist, den zerbrochenen Krug, Wagner, die Meistersinge. Diese Zusammenhänge mussten Bateau, Diderot und ihren Schülern umso leichter entgehen, als sie den Standpunkt des extremen Naturalismus einnahmen, vor dem allerdings Unterschiede der Höhe und Tiefe des Kunstinhalts fast völlig verschwinden. Ihre Theorien waren ein Rückschlag gegen die überspitzte Künstlichkeit des Rokokos. Die Kunst soll jetzt auf einmal wieder pure Nachahmung sein, trockene, leere, sterile Wiederholung der Natur, womit sie, wenn es ihr jemals gelänge, offenbar aufhören würde, Kunst zu sein. Im Übrigen aber pflegen solche Programme für den Wert der Produktion, ja sogar der Kritik, die aus ihnen hervorgeht, nicht bestimmend zu sein. Man kann über das Wesen der Kunst die schönsten und treffendsten Ansichten haben und sich in dem Augenblick, wo man in die Lage kommt, sie auf einen konkreten Fall anzuwenden, als amusischer Philister entpuppen. Und man kann höchst banausischen Prinzipien huldigen und dabei doch ein Mensch voll Fantasie, Geschmack und feinstem Einfühlungsvermögen sein, wie es Diderot war. Seine pedantischen und kunstfeindlichen Natürlichkeitsforderungen haben ihn nicht im geringsten gehindert, in der Beurteilung und Schilderung der Einzelheiten eines Kunstwerks die glänzendste Begabung zu entfalten. Seine Bemerkungen über Bilder, über Schauspielkunst, über Technik des Dramas sind lauter Volltreffer, Höchstleistungen einer schöpferischen Kunstkritik. Als zweiter Herausgeber der Enzyklopädie zeichnete D'Alembert, der die mathematischen Artikel und eine ausgezeichnete Vorrede schrieb, sich aber später von dem Unternehmen zurückzog, weil der radikale Materialismus Diderots und der meisten übrigen Mitarbeiter Wehner seinen Konzilianten und ein wenig furchtsamen Gemütsart doch seiner streng wissenschaftlichen Denkweise zusagte. Er selbst bekannte sich zu einem Phänomenalismus, der fast wie eine Vorausahnung Kants anmutet und zweifellos höher stand als der naive Dogmatismus der Enzyklopädisten, indem er erklärte, er fühle sich zu der Annahme gedrängt, dass alles, was wir sehen, nur Sinneserscheinung ist, dass es nichts außer uns gibt, das dem, was wir zu sehen glauben, entspricht. Die Materialisten. Das grundlegende Werk des französischen Materialismus, der berüchtigte Homme Machine von La Mettrie, war schon 3 Jahre vor der Enzyklopädie erschienen. Es nimmt seinen Ausgang von der kartesianischen Lehre, dass die Tiere Automaten seien, die, wie es behauptet, allein schon hingereicht hätte, Descartes zum großen Philosophen zu machen, und versucht nun in mehr rhetorischer als wissenschaftlicher Form nachzuweisen, dass auch der Mensch nichts anderes sei als ein höchst komplizierter Mechanismus. Er verhalte sich zu den Tieren wie eine Planetenuhr von Huygens zu einem gemeinen Uhrwerk. Das Buch hatte eine enorme Wirkung, obgleich niemand wagte, seinen Thesen offen zuzustimmen, und setzte La Mettrie der allgemeinen Verfolgung aus. Nur Friedrich der Große gewährte ihm Schutz, indem er ihn als Arzt und Vorleser nach Berlin berief. Dort starb er einige Jahre später an dem Genuss einer ganzen Trüffelpastete, zur großen Genugtuung der Reaktionäre, die sich beeilten, die Art seines Todes als warnendes Argument gegen seine Weltanschauung auszuspielen, als ob das Verzehren zu großer Pasteten eine charakteristische und natürliche Folge des Materialismus sei. Einen extremen Sensualismus vertrat Condillac in seinem 1754 erschienenen Traite des Sensations. Nach ihm sind unsere Gefühle, Urteile und Handlungen, überhaupt alle seelischen Produkte bis hinauf zu den höchsten Ideen nichts als Nachwirkungen unserer Sinneseindrücke. Alle psychischen Tätigkeiten sind ungeformte Empfindungen, alles Geistesleben ist Sinnesleben, alle Neigungen, auch die sittlichsten, stammen aus der Selbstliebe. 4 Jahre darauf bemühte sich Helvetius, ein mittelmäßiger und eitler Mensch, im Übrigen aber ein untadeliger und sogar altruistischer Charakter, in seiner Abhandlung De l'Esprit diese Gedanken, besonders soweit sie das Gebiet der Moral berührten, überzeugender auszuspinnen. Wie in der physischen Welt die Bewegung, so bilde in der moralischen Welt das Interesse, das gesetzgebende Element. Das Buch machte ungeheures Aufsehen, denn es traf den geheimen Nerv der Zeit. «C'est un homme», sagte Madame du Deffand zu Helvetius, «qui a dit le secret de tout le monde». Von Condillac leitet sich der gesamte naturwissenschaftliche Materialismus des 19. Jahrhunderts her. Das Bindeglied bildet Cabanis, ein Schüler Condillacs, dessen Lehre in dem Satz gipfelt: Les nerfs, voilà tout l'homme. Seine Bemerkung, das Gehirn dient zum Denken wie der Magen zur Verdauung und die Leber zur Gallenabsonderung, die Nahrungsmittel setzen den Magen in Tätigkeit und die Eindrücke das Gehirn. Ein zweifellos geistreicher Witz hat in Deutschland einige Jahre später eine ganze Literatur von Traktaten hervorgerufen, die ebenso oberflächlich, aber nichts weniger als witzig und geistreich sind. Nicht ganz so weit links wie Condillac stand Robinet, der im Anschluss an Diderot die allgemeine Beseeltheit der Materie, der Pflanzen, der Minerale, der Atome, der Planeten lehrte. Einen langjährigen Sammelpunkt fanden die Enzyklopädisten in den berühmten Diners des reichen pfälzischen Barons Holbach, die zweimal wöchentlich um 2 Uhr stattfanden und fast alles vereinigten, was an einheimischen und ausländischen Zelebritäten sich in Paris aufhielt. Man nannte ihn nach dem Wort des Abbé Galliani den Maître d'Hôtel de la Philosophie. Von ihm stammte der Katechismus der materialistischen Weltanschauung, Système de la Nature ou les lois du monde physique et du monde moral, worin er mit deutscher Gründlichkeit alle Thesen und Argumente seines Kreises darlegte und zusammenfasste. Das Buch erschien 1770 anonym und galt lange Zeit für ein Kollektivwerk. Nichts, heißt es darin, ist vorhanden als die ewige, durch sich selbst existierende Materie, aus der alles stammt und die alles zurückkehrt. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung angelangt, nimmt sie Leben und Bewusstsein an. Der Mensch ist zum Empfinden und Denken organisierte Materie. Nur aus Unkenntnis der Natur und Mangel an Erfahrung hat der Mensch sich Götter gemacht, die seine Furcht und Hoffnung erregen. Die Natur, nach unverbrüchlichen Gesetzen erzeugend und vernichtend, Gutes und Übles austeilend, kennt weder Liebe noch Hass, sondern nur die unendliche und ununterbrochene Kette von Ursachen und Wirkungen. Ordnung und Unordnung sind nicht in der Natur, sondern rein menschliche Begriffe, die wir in sie hineingetragen haben. Das All hat zum Zweck nur sich selbst. Gleichwohl soll der Mensch tugendhaft sein, und zwar aus Klugheit, denn die anderen begünstigen mein Glück nur, wenn ich das ihrige nicht beeinträchtige, und selbst die verkannte Tugend macht ihren Träger noch immer glücklich durch das Bewusstsein, der Gerechtigkeit gedient zu haben. Wie man sieht, fordert Holbach, obgleich er dem Weltgeschehen moralische Absichten und Endzwecke abspricht, für die menschliche Lebensführung eine zwar platte und bloß vom Verstand diktierte, aber durchaus lautere Moralität, und dasselbe gilt von fast allen anderen Enzyklopädisten. Es lag nahe, die bestehenden Staats- und Gesellschaftsformen sowohl vom moralischen wie vom naturwissenschaftlichen Standpunkt einer ebenso radikalen Kritik zu unterziehen wie die herrschenden theologischen und philosophischen Lehren. Aber hierzu wurden vorläufig nur vereinzelte Ansätze gemacht. 1755 versuchte der Aimé Morelli in seinem Code de la Nature den Nachweis, dass das Privateigentum, das der Eigennutz erzeugt habe, die Quelle alles Streits und Unglück sei, und entwarf auf dieser Grundlage ein vollständiges kommunistisches Programm. Die Nation soll in Provinzen, Städte, Stämme, Familien gegliedert werden. Grund und Boden und sämtliche Arbeitswerkzeuge sollten gemeinsames Eigentum aller sein. Der Staat überweist den einzelnen Bürgern die Arbeit nach Maßgabe ihrer Arbeitskraft, den Ertrag nach Maßgabe ihrer Bedürfnisse. Und 1772 schrieb Mirabeau seinen Essai sur le Despotisme, worin er ausführt, dass der König nicht mehr sei als der erste Beamte. Le premier salarié. das Haupt, nicht der Herrscher des Volkes, das für bestimmte Arbeiten angestellt und bezahlt werde und wenn es sie nicht leiste oder gar seine Stellung missbrauchte, jederzeit abgesetzt werden könne. Lieber Herr Magister Rotter, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Auch bei Ihnen kann ich meine übliche Einstiegsfrage als Feststellung formulieren. Sie haben schon vom Berufswegen einen persönlichen Bezug zu Egon Friedell. Durchaus. Sie hüten einen Teil seines Nachlasses hier in der Nationalbibliothek. Besser gesagt im Literaturarchiv der Nationalbibliothek. Wie kam dieser Nachlass hier ins Haus? In mehreren Schritten. 1988 veräußerte Dorothea Zehmann einen kleinen Teil ihres Restbestandes, den sie über Walter Schneider verwahrt hatte. Damals hat es das Literaturarchiv noch gar nicht gegeben und dieser Teil ist an die Handschriftensammlung gekommen. In diesem Jahr 1988 organisierte ich eine Ausstellung über Egon Friedell und hatte da doch eine Ahnung, wo verschiedene Teile seines Nachlasses lagern. Nach dieser Ausstellung 1988 verging wiederum Zeit. Als nächstes Stück erhielten wir aus dem Nachlass der Dorothea Zehmann das letzte Stück der Kulturgeschichte, nämlich das Exposé des letzten Teils, der dem Hellenismus und Rom gewidmet gewesen ist. Und zu diesem Zeit war ein kontinuierlicher Kontakt mit Anne-Marie Kottab, der Nachlasserwalterin, in Kufstein vorhanden. Es gab da Verzögerungen. Nach dem Tod von Anne-Marie Kottab konnte dann der Rest, der sich in Kufstein fand, erworben werden. Das war im Jahr 2004. Sie haben also diese berühmten Handschriften, die Friedell bekanntlich auf dem Rücken liegend mit Bleistift angefertigt hat. Nein, vor allem Typoskripte, die er seiner Cousine diktiert hat. Und einige Handschriften gibt es allerdings durchaus, aber nur als Versehen. Wie zum Beispiel hier aus der Kulturgeschichte des Altertums ein Skizzenblatt, wo die in feinster Handschrift die Jahreszahlen der ägyptischen Pharaonenabfolge dargestellt war und die sich dann im Buch auch als Skizze befindet. Und er nahm dazu ein altes Blatt, das er nicht mehr verwendete. Und das war ein Teil aus der Kulturgeschichte der Neuzeit. Und auf die Weise kam eben ein Skizzenblatt, ein Exposé aus der Kulturgeschichte der Neuzeit zu uns. Nur, weil die ältere, unbrauchbar gewordene Handschrift eben für etwas anderes verwendet wurde. Und das ist ein Konzeptblatt, das dann erst im dritten Band erschienen ist. Da geht es dann um das Verhältnis von Hartmann und Schopenhauer, wo er dann auch Nietzsche zitiert. Sie hüten auch so persönliche Stücke wie Friedells Pfeife. Ja, das sind Sachen, die eher zufällig hinzugekommen sind, aber es sind nette Ausstellungsstücke und nicht ganz ohne Aura, wenn man sich daran erinnert, dass Friedell darauf bestanden hat, selber den Kalender täglich abzureißen und der letzte Schritt, den er getan hat, das war aus seinem Fenster hinaus, der war eben an jenem 16. März und dieser Abreißkalender wurde ab diesem Tag nicht mehr berührt. Also der Nachlass, den Sie verwalten, der Teil des Nachlasses, stammt im Großen und Ganzen aus den zwei Quellen. Walter Schneider, Dorothea Zehmann, Walter Schneider war der Sekretär von Friedell und der Frau Kottab, das ist die Haushälterin Friedells gewesen, beziehungsweise deren Tochter. Ja, also es gibt mehrere Versionen, wie immer, zu dem Tod von und dem Nachlass von Friedel sicher ist, dass die Alleinerbin die Haushälterin Hermine Schiemann war. Allerdings hat Walter Schneider einige Stücke erbeten für die weitere Verwendung und innerhalb dieser Kriegswirren war Walter Schneider derjenige, der eben darauf achtet, dass dieser Nachlass in dem Teil, der noch unveröffentlichte Dinge enthielt, in seine Verwahrung. Der hat also jene Teile des Nachlasses zu sich genommen, um Unveröffentlichtes dann zu verwenden und auf die Weise einem Weiterleben zuzuführen. Die Bibliothek und andere Schriften sind im Besitz der Familie Schiemann beziehungsweise nachher in der Familie Kottab geblieben. Allerdings scheint es da auch völlig rechtmäßige Verkäufe gegeben zu haben, insbesondere nach dem Krieg, man bedenke die Zeit. Es herrschte Hunger und hat man sich offenbar vom einen oder anderen Stück getrennt oder Teile der Bibliothek verkauft. Die ganze Erbfolge war durchaus ärgerlich für die Familie Schiemann, denn man musste nachweisen, mit dem Juden Friedel nicht verwandt zu sein. Das Haus in Kufstein wurde versiegelt, wurde in die Obhut der SS gegeben und erst nach einem arierreinen Nachweis der Erbfolge wurde in den 40er Jahren erst von den Nationalsozialisten das Haus in Kufstein freigegeben. Und das hat dann doch mehrere Wunden, Traumata in der Familie Schiemann geschlagen. Das ist dann auch eines der Themen, die später mal zu bearbeiten sind. Sind diese Akten vorhanden? Sind die Schriften der einzelnen Behörden in Innsbruck und in Kufstein und auch in Wien da? Die Vermögensaufstellungen sind alle noch vorhanden und ich glaube, das gibt doch ein Bild darüber, in welcher Form die Erben, die Erbinnen mit diesem Nachlass konfrontiert waren. Unter Ihren Dokumenten, die Sie hier im Archiv haben, befindet sich auch ein Akt der SS, der sich mit dem Nachlass beschäftigt? Ja, das schlagen wir jetzt einmal auf. Hier haben wir Kufstein, den 23. Mai 1938. Frau Hermine Schiemann erhält hiermit von uns eine Bestätigung, dass die Villa Friedel vom SS-Sturmmann 2/87 am 12. März 1938 in Verwaltung genommen wurde und seither abgeschlossen ist. Friedel-Jude hat in Wien Selbstmord begangen. SS-Sturmmann 2/8, MDFB, SS-Hauptsturmführer. Man darf daran erinnern, am 16. März hat Friedel Selbstmord begangen. Am 12. März, einen Tag nach dem Anschluss, ist dieses Haus schon beschlagnahmt gewesen. Also 4 Tage vor seinem Selbstmord. Es kann sein, dass das auch eines der auslösenden Faktoren gewesen ist, dass Friedel an ein Weiterleben in Österreich nicht mehr denken wollte. Gibt es behördliche Akten, Schriftstücke, Dokumente, die den Hergang um Friedels Tod, seinen Freitod, beschreiben oder zum Inhalt haben? Ja, es gibt die Aufzeichnungen der Hermine Schiemann. Es gibt Bemerkungen von Annemarie Kottab, die als kleines Mädchen an diesem Abend in Friedels Wohnung war. Es gibt Erzählungen von Dorothea Zehmann und es gibt noch viel mehr Interpretationen. Also eine Interpretation muss die von Theodor Zschokker gewesen sein, denn er war an diesem Abend nicht zugegen. Eine Interpretation muss die von Zuckerkandl gewesen sein, von Alfred Bolger. und auch von Alma Werfel-Mahler, die auch darüber geschrieben hat. Genau weiß das niemand. Es waren also wirklich nur die Angehörigen aus dem Haushalt Friedel da. Und ansonsten ist da ziemlich viel böses Blut da gewesen. Also auch diese berühmte Erzählung, dass Friedel noch gerufen hätte, Achtung oder bitte ausweichen, kann wahr gewesen sein und es kann auch eine Erfindung sein. Den Erzählungen von Hermine Schiemann will ich nicht misstrauen, denn sie hat das ja selber miterlebt. Es wird wohl so gewesen sein, dass Friedel gehört hat, dass an der Haustür Nationalsozialisten geläutet haben, uniformierte Nationalsozialisten, ob das jetzt SA war oder HJ war, das weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt drei waren oder vier sind. Das ist jetzt auch wiederum eine historische Erbsenzählerei. Offensichtlich hat es in diesem Schock am Abend des 16. März sich daraufhin Friedel nicht von seinem Balkon, sondern von seiner Bibliothek aus in den Tod gestürzt. In die Semperstraße. In meines die Wissens. Semperstraße hinunter, ja. Polizeibericht oder etwas Ähnliches hat sich nicht erhalten. Es gibt den Totenschein, der von einem Arzt ausgefüllt wurde. Einen Polizeibericht kenne ich nicht. Über den Hergang? Über den Hergang nicht, nein. Dr. Illig hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass da eigentlich verhältnismäßig erwartbar wenig Aufsehen gemacht wurde um Friedels Tod, im Gegensatz zu anderen Fällen, wo sich Nationalsozialisten damit gebrüstet haben, dass der oder jener Jude sich das Leben genommen hätte, wäre im Fall Friedels nicht einmal eine Todesmeldung in den Zeitungen erschienen. Es sind Todesmeldungen erschienen, aber in der nationalsozialistischen, in der gleichgeschalteten Presse ist tunlichst nichts davon gestanden. Es sind aber sehr wohl im Pestalozzi, im österreichischen Blatt in Paris, da sind durchaus Nachrufe gestanden, Todesmeldungen. Ich glaube, die erste Todesnachricht ist im Pestalozzi erschienen. Also außerhalb des Dritten Reiches? Außerhalb des Dritten Reiches, ja. Friedel soll meines Wissens auch nicht auf dieser berühmten ersten prominenten Deportationsliste gestanden sein. Wissen Sie da etwas darüber? Dafür war er ja schon tot, denn die erste Deportation war am 1. April 1938 und da ging es vor allem um eine präzise Dreiteilung von politischen Funktionären. Es waren 50 Sozialisten und Kommunisten, es waren 50 Vertreter des Ständestaates und 50 Juden. Es waren 150 Personen mit ein paar Ersatzpersonen dazu, aber zu diesen 150 Personen, die als Reichsfeinde gegolten hätten, zählte Friedel sicherlich nicht. Ja, ich war bisher der Auffassung, dass diese Listen schon bestanden hätten, bevor Hitler mit seinem Anhang, sage ich mal. Das ist eine interessante Angelegenheit, die uns jetzt aber von Friedel selber wegführt. Wer hat diese Listen erstellt und von wo aus? Sind das Listen gewesen, die bereits in Deutschland entstanden sind? Ist das eine Liste, die in Deutschland entstanden ist, oder ist das eine Vorgabe gewesen, die die illegalen Nationalsozialisten in Österreich vorbereitet haben? Also das lässt sich nicht klären. Es ist eine schreibmaschinengeschriebene Liste, die eben zu diesem ersten Transport nach Dachau geführt hat. Es waren doch schon mehr als 14 Tage nach Friedels Tod. Wie weit ist dieser Teil des Nachlasses aufgearbeitet? Also eine Katalogisierung gibt es, man kann sie auch im Internet auf der Website der Österreichischen Nationalbibliothek abrufen. Und es gibt die Systematik von jedem einzelnen Stück, das von Friedel erhalten ist, kann man in der Systematik eben den Nachweis erhalten und diese Materialien sind einsehbar, man kann sie bestellen und lesen. Sie sind allerdings nicht eingescannt oder in anderer Form digitalisiert. Nein, wie vieles andere sind diese Dinge nicht digitalisiert und bei Friedel kann ich Ihnen das gleich zeigen und das müssen wir halt beschreiben. Und Sie können sich vorstellen, was mit so einem Blatt Papier geschieht, wenn man es einscannt. Das ist mit spitzest gespitzten Bleistift im Korrent geschrieben, auf einem sehr glatten Papier, bei dem an Farbe vielleicht die Linierung und die Querstreifen deutlicher hervorkommen als die einzelnen Schriftzüge und die Einträge mit dem Farbstift sind dann noch dazu leicht verschwommen. Das käme als Bild gar nicht leicht heraus und ist auch gar nicht so leicht lesbar. Sie sehen auch hier an der zweiten Zeile und in der dritten Zeile eine Linierung, die so wirkt, als wäre sie verschwommen, auch hier. Aber das sind Unterstreichungen, die Friedel mit dem Bleistift anliegend schraffiert hat. Diese Dinge kommen dann in besonderer Form in der Kulturgeschichte der Neuzeit wieder in Erklärungen wieder, wobei er dann wiederum mit spitzen Bleistiftunterstreichungen auch nicht spart in anderen Fällen. Und das sind, glaube ich, Elemente, die gegen ein ins Netz stellen sprechen, weil das so uninteressant wirkt, rein vom Optischen her. Man muss sich damit länger beschäftigen, man muss sich in diese Kurrentschrift überhaupt einmal hineinlesen können, die noch dazu mit Abkürzungen voll ist. Schopenhauer wird hier nicht Schopenhauer ausgeschrieben, sondern S-C-O-P-H, das fast wie Schoff dann zu lesen ist. Das betrifft natürlich die Handschriften, aber nicht die Typoskripte. Gibt es da einen Plan, eventuell Sachen zu veröffentlichen? Das Wichtige ist, dass zuerst der Nachlassteil zur Gänze katalogisiert wird. Wenn das zur Gänze und lückenlos geschieht, dann kann man an ein Scannen denken, dann kann man an Internetverbindungen denken. Aber ich glaube, da sind noch viel andere Möglichkeiten auch drinnen, denn eine Verbindung von diesem Blatt, das ich da zufällig erhalten hat, bis zum Druck, müsste man einige Sachen rekonstruieren, wie zum Beispiel, wenn hier allzu menschliches 2106 steht. Da müsste man, da kann man dann auf die Nietzsche-Ausgabe zurückgreifen. Es ist der 106. Aphorismus im zweiten Teil von Allzumenschliches. Und der ist dann auch zitiert. Das sind nur Angaben zu dem. Aber es sind in jeder Zeile eigentlich auch verschiedene Zitate vorhanden. Und das kann man dann langsam herausnehmen, herausschälen und in einer mehrschichtigen Form dann darstellen. Aber das ist eine ganz andere Arbeit als die des Archivars. Was vielleicht noch hier lustig ist, denn da bestätigt sich die Theorie, die Annahme von Illig, dass Friedel selbst Zitate verwendet hat, denn hier von diesem zweiten Teil, nach einer durchgestrichenen Passage, sieht man dann durch einen Achter, das war der achte Teil, der Aufstellung hier, also wo da steht nur Shaw als Erzieher, und das ist ein Aufsatz, den er im Jahr 1916 schon geschrieben hat, und dieser Aufsatz steht zur Gänze in der Kulturgeschichte der Neuzeit. Meines Wissens hat Friedel ein Karteikartenarchiv, einen Zettelkasten besessen. Ist von dem etwas erhalten geblieben? Das war eine Annahme von Peter Hage, der Salonlöwe der Nobuchio-Fraß. Das ist, glaube ich, widerlegt. Das war eine Annahme. Diesen Zettelkasten gab es nicht. Die Herangehensweise von Friedel war diejenige, dass er sich Konzeptblätter genommen hat, wie hier einzelne Sachen aufgeschrieben hat, mit einem seine Bücher in der Nähe gehabt hat, aufgeschlagen hat, das Zitat dazu geschrieben hat, in einem zweiten Arbeitsschritt mit verschiedenen Farbstiften diese einzelnen Sätze nummeriert hat und dann offensichtlich sich mit der Abfolge, mit der neuen Abfolge einige Dinge überlegt hat und fast direkt dann diktiert hat. Denn die Schreiberin war, wie gesagt, seine Cousine und der scheint er dann diese Abfolgen diktiert zu haben von einem Karteisystem, glaube ich, kann man nur als Hypothese sprechen, dass ich das aber nirgends sich bestätigen ließ. Es klang für mich sehr plausibel, weil ich mir auch nicht anders eigentlich vorstellen kann, wie Friedel dieses Riesenkonvolut an Wissen, an Quellenmaterial, das er über die Jahrzehnte da gelesen hat, um sie später dann auch in die Kulturgeschichte und in seine Essays und sonstigen Publikationen einfließen zu lassen, wie er das im Zugriff halten konnte. Ja, die Gedächtnisleistung war enorm, allerdings war auch seine Bibliothek reichhaltig. Es gibt ja in diesem Teilnachlass, den wir im Literaturarchiv verwalten, ja auch noch einige Bücher mit Arbeitsspuren. Und da gibt es Annotationen, Unterstreichungen und sehr genannt war Friedel nicht bei jedem Buch ohne Angabe der Quelle auch direkt zu zitieren. Und da gibt es einige Stellen, die wortident sind, aber auch unterstrichen sind. Also da braucht man dann keine Karteikarte, wenn man die Bibliothek hat. In welchem Umfang kann man sich den Nachlass, der von Ihnen aufbewahrt wird, vorstellen? Es sind 13 Kisten. Dazu kommen noch dreidimensionale Gegenstände hinzu. Und es kommen noch Großformate dazu, nämlich die Zeitungsausschnitte. Das Plakat von der Judas-Tragödie gehört auch zu diesen Großformaten. Die Schriften, die wir von ihm haben, sind vor allem diejenigen von der Kulturgeschichte des Altertums und eben das Skizzenblatt von Hellas und Rom. Ein paar Schulaufsätze, ein paar Briefe, eine Adressliste, ein Diätplan, persönliche Aufzeichnungen, Kostenblätter, Einnahmeblätter, also Kostenausgaben, Auseinandersetzungen, Notizen. Das ist der Kern des Werkes von Friedel, das Literaturarchiv verwaltet. Die Wien-Bibliothek hat allerdings das Typoskript der Kulturgeschichte der Neuzeit. Sie haben diesen Nachlass gelesen, zum Teil oder zur Gänze? Ich glaube, ich darf mir einbilden, dass ich den Nachlass oder den Splitternachlass kenne, ja. Wie oft melden sich hier Dissertantinnen, Dissertanten oder sonstige Personen, die recherchieren? Merkwürdigerweise ist Friedel derzeit gar nicht von hohem Interesse. Es fehlt die lückenlose Katalogisierung, das habe ich gesagt. Viele Menschen erkennen nicht, dass an und für sich in der Systematik ohnehin schon alles aufgelistet ist, was vorhanden ist und dass man das direkt bestellen kann. Und ein weiterer Hemmschuh dürfte die Schrift sein, die mit Abkürzungen eine sehr kleine Kurrentschrift ist. Wenn man mit Ihnen in Kontakt treten möchte, ist das am einfachsten über das Website der Nationalbibliothek. Man kann mich sowohl anrufen, man kann über die Website der Nationalbibliothek einen Einblick haben, man kann auch im Sekretariat anrufen. Es ist nicht an die Person gebunden, die Institution selber ist diejenige, die Materialien, die gewünscht werden, zur Verfügung stellt. Oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Institution sind diejenigen, nicht ich alleine. Also Sie können auch ruhig mal krank werden. Oder auch auf Urlaub fahren. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Werner Rotter. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 14. Oktober 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.